Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 779, Android die 16. Ei. Schon ein Versprecher ganz am Anfang. Ey, das wäre Gemini nicht passiert, ne? Android 16 ist draußen und was soll ich sagen? Es ist ein Start ohne Glanz und Glorie. Man könnte meinen, nach 16 Veröffentlichungen von Android, dass es Google endlich gelernt hat, aber sie verlernen es sogar noch. Sie verlernen es sogar noch, wie man medienwirksam etwas präsentiert. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, also der Android 16 Start ist so richtig verhauen worden, ja. Die einzelnen Änderungen, die es gibt bei Android 16, sind sicherlich sagen wir mal, sehr überschaubar. Einige sind durchaus okay. Aber das Wichtigste eben, oder die zwei wichtigsten Sachen eben, wobei einer, okay, gebe ich zu, ist wohl nicht jetzt für die breite Masse groß interessant. Das ist der Desktop-Modus, ja, der wieder mal es nicht geschafft hat, beim Start von Android 16 mit dabei zu sein. Die Tech-Presse stürzt sich da drauf auf den Desktop-Modus, aber wie gesagt, der normale User wird das wahrscheinlich jetzt nicht vermissen. Anders hingegen die Designänderungen. Ja, jetzt wird Android 16 wird gelauncht. Man hat im Vorfeld ein Android-Design angekündigt, neues, das Material Express. Und davon ist jetzt nichts vorhanden in der finalen Version. Das Update soll im vierten Quartal 2025 kommen, damit quasi kurz vor dem Erscheinen von Android 17. Und das ist eben auch den Tech-News-Seiten nicht entgangen, diese, ja, fast schon, wie soll man sagen, Schande. Sowas macht man einfach nicht, ein Design ankündigen, dann das neue Android 16 starten, und dann sagen, aber es kommt erst später für Android 16. Für die meisten Leute wird es also Android 17 werden, bis sie überhaupt in den Genuss von diesem Design kommen werden. Ja, zu Android 17 werde ich später auch noch mehr sagen. Und deswegen bleibt natürlich hier ein bitterer Nachgeschmack übrig, weil im Prinzip ist das das Einzige, worauf ich mich jetzt wirklich gefreut habe, mal wieder ein neues Design zu bekommen. Ich fand das Design eigentlich ganz gut. Ich habe es aber auch schon in der Rios Wochensicht heute angesprochen. Das große Problem mit diesem neuen Design und dem neuen und dem Launchdatum des Designs ist auch Apple. Apple hat nämlich jetzt auch ein neues Design angekündigt. Und tja, was soll ich sagen? Das ist so viel besser. Also Liquid Glass ist einfach, das will ich haben, ja, auf Android. So sieht's aus. Da ist Material Express ist einfach, oder Expressive, Entschuldigung, Material Free Expressive heißt es ja. Seht ihr, der Name ist auch sowas. Liquid Glass ist klar, Material Free Expressive nach Material U und ja, ist okay. Trotzdem, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass Apple das jetzt, das Design offiziell gemacht hat. Aber, und das ist der Unterschied, das System ist noch nicht offiziell. Und wenn es dann offiziell ist, dann bekommen die Leute das mit dem neuen Design. Dann ist iOS 26, iPadOS 26 ist dann ja mit Liquid Glass. Und Android 16 ist erstmal ohne Material Free Expressive. Dann soll ein Update kommen in der letzten Hälfte, kurz bevor Android 17 kommt. Also ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich doch, ich weiß es. Ich halte gar nichts davon. Das ist unglaublich. Und natürlich hat jetzt auch Android hier komplett die Show gestohlen bekommen von Apple. Wäre das Material Design oder das Material Free Expressive Design mit dem Update gekommen. Vor ein paar Tagen ist ja Android 16 ausgeliefert worden, schon an die ersten Geräte, unter anderem eben auch die Pixel-Geräte, oder waren das die ersten? Ich weiß noch, manchmal ist Xiaomi noch schneller oder so, aber ich glaube, diesmal war es Pixel, die das tatsächlich zuerst bekommen haben. Ist also jetzt schon draußen, aber das Design ist noch nicht draußen. Also, Designkrieg, erste Runde, Apple. Fertig. So, mal wieder, ne? Ich krieg so die Krise, was ist nur los mit Google? Ja. Immerhin wurde ich auch in der Community darauf hingewiesen, weil ich gesagt habe, okay, es ist, da ist ja gar nichts mehr Interessantes jetzt dabei. Ja, aber so ganz stimmt's auch nicht, denn ich wurde darauf hingewiesen vom OM, dass, oder was? Nein, halt, Entschuldigung, nicht von OM, sorry, von Schule. Genau, dass es jetzt auch wohl eine Unterstützung für Hörgeräte gibt bei Android 16. Es ist schon nicht schlecht, ja. Ich weiß nicht genau, wie viele Hörgeräte mit Bluetooth eben schon gekoppelt werden können. Es dürften aber mittlerweile doch schon eine beachtliche Anzahl sein bei den modernen Geräten, nicht schlecht. Und es ist auch hier ein Kompatibilitätsmodus für Hörgeräte vorhanden, dass eben unerwünschte Geräusche, ja, reduziert, ja, beim Telefonieren so. Also das ist schon, ist eine gute Sache. Ich habe natürlich hier auch dagegen gehalten, was heißt dagegen gehalten, noch darauf hingewiesen, dass ich es aber wichtiger fände, wenn es so wie beim iPhone einige Buds als Hörgeräteersatz genutzt werden können. Darauf würde ich warten, ja, weil das ist etwas, was wirklich den Leuten, die eben im iPhone-Bereich drin sind, richtig Geld sparen können. Und das wäre bei Android auch so, wenn es denn so eine Funktion gäbe. Ja, und das ist eben diese Earbuds, in dem Fall sind es eben diese von Apple, ne? diese Earbuds, die kann man als Hörgerät nutzen, und dafür gibt es auch spezielle Funktionen, und damit kann man richtig Geld sparen. Vor kurzem Bekannte von mir Hörgerät geholt, Eigenanteil 3000 Euro. Ich weiß nicht, was für ein ultimatives Superteil das ist, was die sich da geben gelassen hat, wurde beraten, ja. Weiß nicht, ob das Ding auch kocht und Wäsche wascht und alles mögliche. 3000 Euro. Da kriegt man zwei iPhones Pro Max dafür fast, inklusive den Buds. Alter Schwede, was ist da nur los bei uns? Ja? Und genau das, finde ich, ist ein großes Problem, dass eben das finde ich viel wichtiger wäre. Schule hat dann noch geschrieben, und das ist auch etwas, was man bedenken muss, ja, sage ich auch gleich noch was dazu, es gibt halt Situationen, da kann man das Hörgerät nicht tragen, zum Beispiel auf der Arbeit ist es oftmals verboten, dass man so halt, ne, diese Ohrstöpsel da drin hat, weil die denken, wo man hört Musik, das Arbeiten könnte ja schön sein, könnte ja auch locker flockig gehen, da darf man natürlich nicht Musik hören dabei, ne, sondern egal, es gibt auch Sicherheitsgründen, warum man das dann eben nicht machen darf, ne? Genau, und auch, ja, angeführt, wenn man halt irgendwo in ein Restaurant geht oder so, ja, und sein Gegenüber, und dann hat man eben die Dinger im Ohr, es kommt halt etwas schlecht rüber. Ja, das ist zwar möglich, das ist zwar richtig, aber das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Übrigens mit dem Arbeitgeber, ich weiß nicht, ob das bei uns schon als medizinisches Gerät zugelassen ist. In den USA ist diese Hörgerätfunktion als medizinisches Gerät zugelassen, und deswegen kann es der Arbeitgeber überhaupt nicht verbieten, dass man die Stöpsel trägt, ja, als Hörgerät. Und normalerweise würde es auch keiner machen, freiwillig, wenn man das erklärt, ja, hier, ne, das ist mein Hörgerät. Ansonsten kann der Arbeitgeber gerne 3000 Euro abdrücken, damit man ein Hörgerät kriegt, das man dann in der Firma tragen kann. Ja, also ich wäre da jetzt etwas sturer, sage ich mal. Aber das ist typisch Rio-like. Ne? Klar, man will sich mit dem Chef nicht anlegen, aber der Chef möchte sich auch nicht mit Rio anlegen. Ne? ja, und das im Restaurant, ja, okay, gut. Wenn einem das halt unangenehm ist, das ist natürlich auch eine Sache. Ich selbst gehe grundsätzlich nirgends hin, wo ich nicht meinen Kopfhörer tragen kann. Aber das wäre auch kein Problem. Ich könnte den auch tragen, wenn ich essen gehe. Und das habe ich auch schon öfters gemacht, denn ich will beim Essen gehen Ruhe haben und nicht das Gequatsche vom Nachbarn oder sowas hören. Da kriege ich die Krise, da kann ich nichts mehr essen. Ja? Oder ich muss mich einmischen, wenn mal wieder einer so Stammtischparolen loslässt. Ja? Und deswegen ist es ganz gut, Stöpsel rein und dann ist Ruhe und ich kann mein Essen genießen. Und in dem Fall ist es natürlich auch so, als Hörgerätersatz, gut, das Gegenüber wird es verstehen. Ich gehe mal davon aus, man kennt die Personen. Ja, wenn nicht, kann man es ja mal kurz erklären. Oder einfach nichts dazu sagen und die Leute einfach mal böse gucken lassen. Ist ja auch egal, muss ja nicht alles wissen. Aber das genau geht auch anders darum. Nämlich, das ist auch deswegen so genial mit diesen Earbuds, weil das genau kein sichtbares Hörgerät ist. Denn leider ist es so, dass in unserer, ja, blöden Gesellschaft, muss ich gerade sagen, oft noch so ein Stigmata vorherrscht. Wenn die sehen, da hat jemand ein Hörgerät drin, ja, bestenfalls wissen die nicht, wie sie sich verhalten soll, oder dann kommen die und sprechen besonders laut, ne? Gerade weil man ein Hörgerät hat, ist es vielleicht nicht unbedingt erforderlich, ja. Die anderen sprechen am liebsten gar nichts mehr dann. Also es ist schon ziemlich heftig. Also diese Stigmata gibt es auch übrigens sogar für Brillenträger, ja, oftmals. Wobei das zum Glück nicht mehr so schlimm ist, weil ich weiß nicht, es gibt glaube ich mehr Brillenträger als Leute ohne Brille, oder? Also zumindest in einigen Teilen der Welt ist es so. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch mittlerweile so ist. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, also fast alle Leute, die ich kenne, haben irgendwie eine Brille. Ja, ich glaube ja. Also komisch. Aber deswegen ist es auch kein großes Thema mehr. Ne? Aber bei den Hörgeräten ist es halt noch wirklich ein Thema. Und ich sehe es immer wieder, dass die Leute dann so richtig gucken, hat der ein Hörgerät im Ohr? Mein Gott. Als ob man da irgendwie, ne? Also man will doch einfach nicht anders angegangen werden, deswegen, ne? Und deswegen ist ihnen diese Earbuds so gut. Und das habe ich auch schon in mehrere Interviews über diese Earbuds-Funktion gehört, dass die Leute heilfroh sind. Jetzt können sie endlich cool rüberkommen, als ob sie Musik hören, ja? Und können trotzdem dann richtig das machen. Übrigens auch interessant, dass man eben auch das tatsächlich machen kann, ja? Musik hören und so weiter. Also quasi two in one, ja, zwei in eins, was besser geht's gar nicht. Ne? Aber okay, nur dass eben, dass jetzt eine Android 16 Funktion drin ist, die schon mal eben Hörgeräte unterstützt und zwar in mehrfacher Hinsicht unterstützt, das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Und das ist auch eine Funktion, die richtig wichtig ist, die zu erwähnen, und da werden sich bestimmt auch einige Leute darüber freuen, dass die eben jetzt in Android 16 drin sind. Zumindest eine Funktion haben wir mal, die eben auch wirklich wert ist, da nützlich zu sein. Aber komischerweise war das gerade diese Funktion, die eben kaum oder gar nicht in den Medien aufgetaucht ist. Hier habe ich einen Artikel zum Beispiel gefunden bei Handroid, die haben das zum Beispiel auch aufgegriffen. Clearer Calling for Hearing Devices, ja, das ist auch nicht schlecht, haben aber auch die Hauptfunktion quasi, dass man das koppeln kann, überhaupt gar nicht erwähnt, sondern nur, dass eben diese Störgeräusche rausgefiltert werden und so weiter. Aber es ist was anderes noch dabei, also die Live-Updates für Notifications, da scheiden sich die Geister. Ich fand eigentlich die Notifications bisher bei Android sehr gut. Jetzt werden die so wie beim iPhone und genau das ist das, was ich beim iPhone besonders schlecht finde, die Notifications. Und deswegen, also für mich ist das dann eher für eine Verschlechterung, ne, als eine Verbesserung. Ne? Advanced Protection, neues Security-Feature, das eben Leute schützt gegen Online-Attacken, schädliche Apps, unsichere Webseiten, Scam-Calls und so weiter. Das muss man aktivieren. Ja, ist auch eine Frage. Ich bin mal gespannt, ob das hier bei uns, ich kann ja Android 16 noch nicht testen, bis das bei mir auf dem Sony Xperia 1 Mark 6 ankommt. Das ist schon wahrscheinlich schon bald wieder Android 17 angesagt. Aber jedenfalls, ob das bei uns im vollen Umfang, zum Beispiel Scam-Calls, nutzbar ist, das wird sich erst noch zeigen. Außerdem setzt das natürlich voraus, dass man dann auch quasi komplett die Hosen runterlässt, denn Scam-Calls zu erkennen, es geht nicht nur über die Telefonnummer, sondern das Gespräch wird quasi direkt in Echtzeit analysiert, und wenn dieses Gespräch dann in die Richtung Scam-Call abdriftet, dann wird gewarnt und eventuell die Verbindung unterbrochen, wenn man das eingestellt hat, und dann ist aber das Gespräch eben analysiert worden, richtig analysiert worden. Ja, Desktop-Windowing, das, was eben jetzt als Desktop-Modus dafür hat es nicht gereicht, ja, das wird später im Jahr kommen. Also auch diese Funktion ist nicht vorhanden und ist ziemlich blöd, muss ich sagen, dass das so ist. Ja. Dann Hybrid Auto Exposure, das sind so Sachen, da frage ich mich als manchmal, okay, wenn so eine Funktion nicht richtig mit Show und Präsentation und Erklärung, dass das Beste der Welt ist, ja, einfach eingebaut wird, dann wird es kein Mensch interessieren, und die dies interessiert, die sind da so skeptisch, dass es wahrscheinlich auch nicht nutzen werden. Das ist eben so eine Sache, zum Beispiel, dass man jetzt flexibel manuell die ISO-Zahl und die Belichtung, ja, einstellen kann, und der Algorithmus übernimmt den Rest. Versteht ihr, was ich meine? Als ein normaler User, ein normaler Mensch, der ein Bild machen will, der sagt, was, ISO? Was ist das? Und Belichtung? Ja, ich mache ein Foto, und wenn es nicht gut ist, dann kaufe ich mir ein neues Smartphone. Ja, und die Leute, die wissen, was das ist und die darauf Wert legen, die haben dann auch keine Lust, dass der Algorithmus hintendran dann noch wieder was verändert. Ja? Also entweder macht man pro Foto, wo man alles manuell einstellen kann, fertig, oder man macht ein normales Bild, wo der User gar nichts mehr machen muss. Aber was ist denn das? Man braucht Pro-Fähigkeiten, aber man macht dann nichts. Oder wie? Ja, gut. Das sind genau diese Funktionen, die ich eben meine. Ja, die könnten interessant sein, aber das muss den Leuten dann klar gemacht werden. Was bedeutet es und was ist der Vorteil dadurch? Und da muss eine riesen Präsentation her, so wie es Apple macht. Ja, hier sagt, oh, das Revolution, jetzt revolutioniert das die Fotografie auf dem Smartphone endgültig. Ja, hören wir jedes Jahr, aber nicht von Google. Und deswegen ist das ein Problem. Das ist wieder so eine Funktion, die wird keine Sau interessieren eigentlich. Ja. Dann hier dieses, Achtung jetzt, Ultra HDR Image Support in HEIC-Format. So, da gebe ich jetzt ganz groß Daumen nach oben. Nicht, weil sie ein Apple-Format unterstützen, das Apple-Format ist Mist, das ist Dreck, das ist Schrott, da gibt es bessere Formate, die hätten sie unterstützen sollen. Aber es ist eins der weit verbreitetsten Formate. Warum? Weil es halt eben Apple nutzt. Ja? Und damit haben sie was Richtiges gemacht, weil Ultra HDR Fotos ohne HEIC, ja, was soll denn das sein? Das ist gar nichts. Das ist ein Haufen Müll weg. Das kann niemand was damit anfangen. Das Format ist vollkommen unstandardisiert. Aber okay, ne? So hat es Google eben zum Beispiel mit Google Fotos jetzt gemacht. Dass jetzt eben HEIC kommt, das wird was anderes sein, und dann wird das Ultra HDR auch die Berechtigung haben, überhaupt zu existieren. So sieht's aus. Ja, das ist übrigens auch noch eine Sache. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Ultra HDR, da hat sich nämlich was getan. Ja, aber Google Pixel User berichten auch von Problemen beim Installieren von Android 16, das nehme ich danach. Die Navigation, egal ob mit Button-Navigation oder mit Gesten-Navigation, nicht mehr richtig funktioniert und komplett durcheinander kommt, fast unbenutzbar ist. Und das scheint bei einigen Usern aufzutreten. Das ist kein generelles Problem und es scheint zum Glück auch nicht so extrem häufig aufzutreten, aber es melden sich immer mehr User, die diesen Effekt haben. Es scheint also irgendwie ein Bug zu sein, der mit anderen Einstellungen vielleicht sich überwirft und dann dieses Problem auslöst. Noch weiß man nicht genau, woher das kommt und wie man das vor allem wieder abstellen kann. Ja. Einige benutzen, dass es einfach stecken bleibt sozusagen, wenn das Smartphone, was immer das auch heißt, wenn man swiped oder tappt, ja, wegwischt oder eben draufdrückt, ja, und dass das Screen, also das Display auch überhaupt gar nicht richtig reagiert oder sogar einfriert für eine ganze Weile, bevor es weitergeht. Ich weiß nicht genau, was da der Hintergrund ist, aber dieses manchmal einfrieren, bevor es weitergeht, das habe ich auch bei Android 15 auf dem Sony Xperia 1 Mark 6 hin und wieder. Ja, da ist es nämlich so, wenn ich einen Screenshot machen möchte, ich mache also oben das Menü auf, tippe auf Screenshot, dann müsste das Menü gleich zugehen und das Screenshot wird sofort gemacht und fertig. Und manchmal dauert es 4, 5, 6 Sekunden, bis das Menü weggeht, also quasi zugeht und dann wird erst ein Screenshot gemacht vom Bild. Ja, was soll ich sagen? Da stimmt auch was nicht. Vielleicht hängt das zusammen, vielleicht wird da mit Android 16 so ein Fehler eben provoziert, der vielleicht mit Hardware oder auch mit anderen Einstellungen oder Apps zu tun haben, die auf dem Gerät vorhanden sind. Schon hätten es ja alle Pixel-User, wenn das nicht ein Zusammenspiel wäre von mehreren Faktoren. Ist es aber nicht. So. Das nächste, Android 17, ja, Android 16 ist gerade rausgekommen, aber Android 17 kommt ja schon bald wieder raus, ja, denn nächstes, also im halben Jahr etwa, soll ja dann die nächste Version schon kommen, dann eben hoffentlich mit Material Free Express oder eigentlich muss ich sagen, bis dorthin interessiert sich doch niemand mehr für dieses neue Design, nachdem dann vermutlich eben auch schon das iOS und iPadOS da ist mit Liquid Glass. Also ehrlich gesagt, dann bin ich so richtig traurig, wenn dann das Update kommt, weil das zeigt mir dann eher noch, wie schlecht das dann aussieht im Vergleich dazu. Ja, ich weiß, ist Geschmackssache. Ja, ich habe auch viele negative, das habe ich auch in der Rios Wochensicht gesagt, viele negative Stimmen gehört. Aber normalerweise ist es so, wenn aus dem iPhone-Bereich negative Stimmen kommen über etwas, dann ist das wahrscheinlich eine Funktion, die mir sehr gefallen wird. Das ist normalerweise so und es war auch in dem Fall so. Ja. Gut, Android 17, jedenfalls sind da die Spekulationen schon im Gange. Und auch über die Namensgebung übrigens. Android 16 war Codename Baklava, habe ich nicht gewusst, ja. Android 17 soll dann also wieder C, mit irgendwas mit C sein. Man tippt auf Cheesecake oder Chocolate Bar. Aber ja, mittlerweile sind ja auch diese Codenamen eigentlich relativ egal geworden. Das ist ja nichts mehr Offizielles. Naja, okay, von daher wird es wahrscheinlich nie das die Öffentlichkeit groß erreichen, wie das heißt, nicht so damals wie bei KitKat oder so, ja, das, oder Oreo, das war noch was, ja. Aber auch da, Medienwirksamkeit ist halt nichts für Google, ne. Die müssen halt irgendwie sowas still und heimlich machen, damit es ja keiner mitkriegt, irgendwie so habe ich das Gefühl. Naja, was soll's. Ja, gut, okay, also wie gesagt, Material 3 Expressive, auch in dem Bericht von 17 wird es erwähnt hier, weil immer wieder dass die Frage natürlich aufkommt, da wird es dann eben drin sein, sofern dann eben die Hersteller wie Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi und allen möglichen, ja, das überhaupt übernehmen. Das ist das nächste Problem beim Android-System. Also wenn man ein Google-Design haben will, muss man eigentlich auch das Google-Handy haben, das Pixel-Gerät. Und ja, da gucken dann natürlich jetzt alle auf das Pixel 10. Wenn das dann mit Android 17 ausgeliefert wird, dann könnte das interessant sein. Es soll ja ein schnellerer Prozessor geben für das Pixel 10 und vielleicht wäre das dann auch mal ein Handy, wo man auch guten Gewissens als Technik-Fan kaufen kann und keine Technik von vorvorgestern drin hat. Also es ist schon schade. Ansonsten, ja, die Leute, wenn jetzt halt die Presse sagt, sie warten auf Android 17 schon, dann ist eigentlich klar, was Android 16 ist, eine Totgeburt. Klar, es ist halt auch für den normalen User kaum was Interessantes dran. Und deswegen war das große Thema auch bei Android 17, dass Android 17 dann Material Free Expressive hat. Unglaublich, wer hätte das gedacht, ne? Dass das Thema wird für Android 17, wenn das doch eigentlich bei Android 16 ankommen sollte. Ich weiß nicht, wer da Schuld dran hat bei Google, aber es ist schon traurig. Ja, traurig werden auch einige Pixel 6a-Benutzer sein, wenn die ein Update bekommen demnächst. Denn auch genau wie beim Pixel 4a wird das Pixel 6a von der Batteriekapazität kastriert werden. Und zwar wahrscheinlich genauso massiv wie beim Pixel 4a. Das heißt, dass man deutlich weniger Akkuleistung zur Verfügung hat, weniger Laufzeit zur Verfügung hat als vorher. Und das natürlich noch on top, dass der Akku eh schon etwas älter ist und schon deswegen weniger Kapazität hat, wird jetzt die Kapazität eben nochmals reduziert, wenn man bereits 400 Ladezyklen absolviert hat, dann soll eben hier diese Leistung reduziert sein. Beim Pixel 4a war das ja 56% Verlust des Akkukapazitäts, also im Prinzip ja, war es das dann eigentlich für das Smartphone, ja. Und hoffen wir, dass es beim 6a nicht ganz so schlimm ausfällt, ja. Hintergrund ist wie beim 4a, dass dann, dass eben die Gefahr eines Batteriebrandes besteht, wenn dieser alte Akku weiterhin voll geladen wird. Und deswegen reduziert man das Ganze, damit die Batterie nicht überhitzt und quasi die Batterie sicher geladen werden kann. Ist schon krass, muss ich sagen. Und da werden einige sich richtig ärgern, aber was soll's, ne? Wenn das sein muss wegen Überhitzungsgefahr, ist es vielleicht auch keine schlechte Idee, das zu machen. Lässt aber auch Fragen aufkommen über die Qualität der Pixelgeräte und der verbauten Komponenten, wenn das eben gezeigt wird. Und ehrlich gesagt, da schlage ich mal wieder in diese Update-Kerbe rein. Und das ist auch etwas, wo ich immer sage, diese 10 Jahre Updates, das könnt ihr vergessen. Das wird aus so vielen Gründen nicht hinhauen. Ich habe schon so oft gesagt, ein Grund kommt noch dazu, nämlich, dass die Hardware so gar nicht so lange durchhält unter Umständen. Ja, ihr seht, da werden sich viele Leute wundern, die sich jetzt ein Smartphone kaufen und denken, sie könnten das 10 Jahre lang benutzen. Die werden auf eine Fülle von Problemen stoßen. Möglicherweise sogar auf diesen, was ich schon gesagt habe, Memory Rot. Ja, auch die Firmware, geflasht wird, kann da problematisch sein, weil viele Smartphones nutzen eben recht günstigen Flash-Speicher für die Systeme, weil eben, naja, es ist schon ein Unterschied, ob man 2 Jahre lang jeden Monat oder jeden zweiten Monat neue Firmware flasht oder das über 10 Jahre macht. Das sind deutlich mehr Schreibzyklen. Da müsste besserer Speicher verbaut werden. Und auch bei dem Storage, was eben im Gerät genutzt wird, da sind viele Geräte unterwegs, die haben eben recht schlechten Storage-Speicher. Für 2-3 Jahre ist es kein Problem. Aber für 8, 9 oder 10 Jahre, da wird sich das dann bemerkbar machen. Und möglicherweise werden da schon lange vor Ablauf dieser 10 Jahre die Geräte kaputt gehen. Und kein Hersteller gibt euch 10 Jahre Garantie auf das Gerät, sondern nur 10 Jahre Updates auf das Gerät. Aber wenn das Gerät kaputt ist, bekommt ihr nur die Garantiezeit, die eben angegeben ist, eventuell 1 Jahr, 2 Jahre, nicht verwechseln mit Gewährleistung, ja, oder was eben der Anbieter euch bietet. Und das ist genau auch diese Sache. Also Hardware hält die überhaupt durch, ja. Von der Software her, ist das Gerät überhaupt noch schnell genug, um aktuelle Sachen dann zu nutzen? Klar, wenn jemand sein Handy sowieso nur für ein paar Nachrichten zu schreiben und zu telefonieren nutzt, alles klar, dann wird es daran wohl nicht liegen. Ja? Auch wenn die Messaging-App auch immer mehr Bloatware wird, ja? Mit den ganzen AI-Funktionen alles, und das wird ja noch schlimmer werden. Aber insgesamt gesehen wird eben auch dann das System ja geupdatet und der ganze Müll kommt mit drauf, ob er den haben will oder nicht, ja. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich hatte schon öfters Geräte, da habe ich mich gefreut, dass ein Update kam, und danach habe ich mir gewünscht, wäre doch dieses Update nie gekommen, weil das Gerät wurde dann so langsam, dass man nichts mehr damit anfangen konnte. Das ist tatsächlich so gewesen bei meinem Sony V, war das Xperia V Neo, glaube ich, hat es geheißen, genau. Da war das so. Da kam 1.3 drauf und dann war es vorbei mit dem Gerät. Das war vorbei. Das konnte man nicht mehr benutzen. Ja, ich hab Android 1.3 gehabt und konnte nichts mehr mitmachen. Alles war ultra langsam. Nichts ging mehr. Und so ähnlich, ja, wird es vielen gehen, die eben davon ausgehen, dass sie das machen können mit dem Update. Aber genug von den Updates. Android macht noch was anderes. Und zwar, die schalten jetzt Android Instant Apps ab. Das wird nicht mehr weiter entwickelt und wird abgeschaltet, diese Funktion, wegen weniger Nutzung, also wegen wenig Nutzung. Und in der Tat ist es auch so, ehrlich gesagt, ich habe kaum jemals bin ich in die Situation gekommen, dass ich eine Instant-App irgendwie gesehen habe oder genutzt habe. Das ist vielleicht in den letzten 3, 4 Jahren vielleicht 2 oder 3 Mal passiert. Ja. Und deswegen, okay, weiß ich nicht, ob das jetzt, ob da viele Leute nachtrauern über die Instant-Apps. Ich habe mich halt immer gefragt, ob das auch eine gute Idee ist, sicherheitstechnisch. Und vielleicht haben sich da auch jetzt noch ein paar Leute gefragt. Oder es ist einfach nicht mehr wichtig, das zu machen, so wie eben Google auch sagt, weil es eben eh nicht genutzt wird. Ja, Google Pixel 10, da war ja von einem kurzzeitig schon ein Riesending die Rede. Pixel Snap. Wow, also jetzt MagSafe Style, Key-2 Support, ja, das heißt also wie beim iPhone mit Magnethalterung sozusagen, damit man das eben besser wireless aufladen kann, also kabellos aufladen kann. Und dann, ja, ist es wohl so, dass es eben doch kein richtiges Smartphone mit Magneten ist, sondern dass es ein Zusatzcase ist, so wie es jetzt auch schon gibt. Es gibt jetzt ja auch schon spezielle Cases mit diesen Magneten, dann, damit dasselbe quasi gemacht wird. Aber so ist eben aus diesem Gerücht, weiß ich, wer das Gerücht gestreut hat bei Google, das war ein geleaktes Marketingmaterial, ja, und dann kam halt schnell die Nachricht im Internet, das ist jetzt genial, jetzt die Pixel 10 haben dieses Pixel Snap integriert und Wahnsinn, und dann sieht es jetzt wohl tatsächlich so aus, als ob das ein Case wäre und nichts so von wegen, ja, dass das eben hier direkt im Gerät eingebaut ist. Ne? Tja, schon schlecht. So, und dann kommen wir jetzt mal noch zu Google Fotos und Ultra HDR. Ich habe ja schon die ganzen Wochen hier im In der Community auf mastodon.africa/@thenetcasts habe ich es ja schon mehrmals erwähnt. Und ja, dann kam eine Funktion auf einmal, die es laut Google gar nicht geben dürfte. Nämlich auf einmal erschien Ultra HDR bei mir. Ja, die Funktion erschien bei mir tatsächlich. Und laut Google gibt es die ja nicht. Ne? Ich habe ja mit denen einen riesigen Mailverkehr gehabt und letztendlich haben die gesagt, es gibt kein Ultra HDR. Die Funktion ist nicht offiziell angekündigt, die gibt es auch nicht. Okay, gut. Dann kam die Funktion, die es nicht gibt, auf mein Handy und dann konnten die Editing-Tools, die gebraucht wurden, nicht installiert werden. Dann, nachdem es ein paar Tage ging, ich habe nochmals ein Bug-Report geschickt, habe diesmal noch nicht mal eine Eingangsbestätigung von meiner Mail bekommen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich jetzt auf der Spam-Liste bei denen gelandet, ja, weil ich gewagt habe, mal deutlich zu sagen, dass da ein Fehler existiert. Aber egal, dann war ja wieder HDR-Effekt bei mir. Nach einer ganzen Zeit lang, also einmal konnte man gar nichts mehr mit HDR machen bei mir. Dann wurde die App wieder, hat sich das wieder automatisch geändert in der App und es hat wieder HDR-Effekt wie früher drauf gestanden. Da hat auch funktioniert, alles klar. So, und heute Morgen gucke ich und was sehe ich? Ultra HDR steht drin und es musste nichts mehr installiert werden und Ultra HDR funktioniert. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich so das Bild vor euch mit dem fröhlichen Rio, der jetzt endlich zufrieden ist, dass er dieses Ultra HDR hat, das anscheinend sowieso keine Sau möchte. Und dann habe ich auch verstanden, warum das offenbar kein großes Thema ist. Wenn ich das so sehe, ja, jeder hat geschrieben, ja, jetzt ist Ultra HDR drin, aber die Leute, also wenig Kommentare im gesamten Internet, kaum jemand hat sich dafür interessiert. Und jetzt ist mir klar, warum. Ich weiß gar nicht. Ja, es macht den Bildschirm oder das Bild eben an die Stellen, wo hell sein sollen, sind jetzt hell. Und die Stellen, wo dunkel sein sollen, sind jetzt dunkel. Das ist auch der Grund für HDR. Ja, für dieses Ultra HDR. Das heißt, es ist nicht so eine HDR-Fotografie. Ja, wohlgemerkt. Nicht da verwechseln mit diesen drei Bildern, die hintereinander aufgenommen werden, dann hat man einen größeren Farbraum. Nein. Sondern Ultra HDR bezieht sich auf die Darstellung des Bildes für Ultra HDR Displays. Glücklicherweise hat mein Sony Xperia 1 Mark 6 dieses Ultra HDR Display drin, was übrigens auch bei Videos, die ich mit der App von Sony aufnehmen, richtig gut rüberkommt. Ultra HDR Videos mit dem Smartphone aufnehmen, das ist schon genial, muss ich sagen. Okay. Also, es wird aus diesem Bild dann ein richtiges Ultra HDR Bild für die Darstellung auf Ultra HDR Bildschirmen gemacht. Aber die Resultate sind nicht sehr naja, sagen wir mal, das haut einen wirklich nicht aus den Schuhen. Weiß nicht, habe ich mir wahrscheinlich mehr darunter vorgestellt. Die Problematik ist, ich kann es schon bestätigen, dass es wirklich in HDR angezeigt wird, Ultra HDR angezeigt wird. Es wird mir auch in der App auch angezeigt, das ist jetzt ein Ultra HDR Foto und ich sehe auch, wie mein Display auf Ultra HDR springt, ja, das sieht man, also das ist zuerst, sieht es ganz normal aus, also das Screen ohne HDR-Funktion und dann, wenn ein Ultra HDR-Bild eingeblendet wird, dann dauert es nur so eine halbe Sekunde und dann sieht man, okay, jetzt ist da Ultra HDR-Modus eingeschaltet von dem Display, ja, und dann sieht man auch schon einen Effekt, also der Effekt ist schon deutlich sichtbar, aber also von 90% der Bildern, zum Beispiel von Außenaufnahmen, wird einfach nur der Himmel heller. Sonst nix. Das ist schon, naja, also sehr unter den Erwartungen, was ich eigentlich hatte damit. Okay, aber sei es drum. Was mir allerdings extrem komisch vorkommt, und deswegen bin ich sehr ratlos. Ich weiß ja, dass das Ultra-HDR-Format von Google ein proprietäres Format ist, oder zumindest, ich weiß nicht, ob es proprietär ist, aber es ist zumindest ein eigenes Format von Google, das auch von sonst niemand unterstützt wird. Das, was ich im Vorfeld gelesen habe, ist, dass ein Ultra-HDR-Bild natürlich wesentlich größer ist. Wäre auch absolut logisch, weil es werden ja dann quasi die reingerechneten Informationen, die müssen ja irgendwo abgespeichert werden. Also verändert sich natürlich auch die Größe der Datei. Das ist aber nicht der Fall. Zumindest kann ich das in Google Fotos nicht sehen. Ganz im Gegenteil, die Datei wird sogar noch kleiner. Warum? Weil das, was jetzt eben heller wird, meistens eben eine nicht so kontrastreiche weiße Fläche wird. Ja? Also nicht ganz weiß, aber halt, wisst ihr, was ich meine, es ist weniger Kontrast und das braucht dann natürlich auch weniger Bildinformationen, die abgespeichert werden. So, dass zum Beispiel ein Bild, das 1,5 Megabyte groß ist, auf einmal 1,4 Megabyte groß ist, trotz dass es Ultra HDR ist. Und das seht ihr, irgendwas kann da nicht stimmen. Entweder ist das nicht die wahre Größe, die jetzt angegeben wird. Ich habe aber auch das Bild heruntergeladen, sowohl auf dem Smartphone als auch auf der Web-Oberfläche auf Google Fotos. Und es wird mir die Version, also 1,4 Megabyte heruntergeladen. Ich kann es nicht verifizieren auf meinem Gerät. Also auf meinem Computer, weil mein Computer hat kein HDR-Display angeschlossen, was ich übrigens erschreckenderweise festgestellt habe. Also neuer Monitor ist in der Mache, ne, wohl. und jetzt ist das für mich ein relativ seltsames Verhalten von diesem Ultra-HDR. Eigentlich müsste laut Beschreibung, das, was ich in vielen Textseiten gelesen habe, für die Leute, die das schon hatten, obwohl Google sagt, die Funktion gibt es natürlich nicht, dass dort in dieser JPEG-Datei einmal die normale Nicht-HDR-Aufnahme drin ist und dann auch noch die Ultra-HDR-Aufnahme zusammen in einer Datei. Dann wäre die Datei aber noch größer. Also mindestens doppelt so groß, normalerweise mehr als doppelt so groß, weil ja auch noch zusätzliche Ultra-HDR-Informationen abgespeichert werden müssen. Nichts ist der Fall davon. Und von daher gehe ich mal davon aus, irgendwas läuft da immer noch nicht richtig. Das ist so nicht zu machen. Vor allem, wenn das eine normale JPEG-Datei ist, ja, würde auf einem Gerät nur die normale JPEG-Version, also die Nicht-HDR-Version, angezeigt werden, wenn das Gerät kein HDR kann. Mein Smartphone kann es aber. Es ist alles komplett durcheinander und es erschließt sich mir nicht, wie das jetzt gehandelt wird. Und ehrlich gesagt, ich habe da so eine Befürchtung, dass da nur ein paar Register gesetzt werden. Weil diese Bearbeitung von dem Bild ist wirklich, wie gesagt, fast nur auf den Himmel begrenzt und es wird hier kaum was verändert im Bild. Ja, also ich meine, wie gesagt, ich kann sehen, dass es HDR ist auf meinem Gerät, aber es ist so ungefähr wie, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal auf dem TV-Gerät gesehen habt, wenn ihr irgendwie streamt oder zum Beispiel, ja, und ja, seht, fangt dann an, ein Film in HDR zu streamen, Ultra HDR, wie dann auf einmal euer Display so hell wird, auf der Couch das einen blendet, wie die Sau. Es ist vor allem bei Amazon Prime lustig mittlerweile, die Filme teilweise, sehr schwaches HDR. Und wenn die Werbung kommt, der rote Bildschirm oder der weiße Bildschirm macht das Zimmer so hell, dass ich gedacht habe, ich werde gerönt. Und das hinten auf der Wand hier das Skelett von mir zu sehen ist, so hell war das. Meine Güte, also wirklich. Und ich habe das Teil noch stehen auf so mittlerem Stromsparmodus, wenn man auf dem kompletten Stromsparmodus geht, dann gibt es kein HDR-Anzeige. Ja? Ist auch klar, warum, weil HDR jede Menge mehr Saft braucht als die normale Bilddarstellung bei meinem Fernseher. Also mehr als das Doppelte an Energie wird da verbraucht, für HDR darzustellen. Ne? Deswegen habe ich zwar auch die meiste Zeit ausgeschaltet, aber wie gesagt, wenn ich einen Film gucke, einen Primetime-Film, ne, dann schalte ich das als manchmal ein, damit ich weiß, warum ich für das Gerät so viel Geld ausgegeben habe. Und dann passiert eben genau das. Also das heißt, man kann es sehen, man wird wirklich weggebrutzelt von diesem Bild. Und hier auf dem Smartphone ist zwar nicht ganz so schlimm, aber man sieht deutlich, dass das Display umschaltet und bam, dann wird es auch richtig hell. Aber meistens eben nur der Himmel wird so richtig hell. Ne? Also es ist schon ziemlich nervig, muss ich sagen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das noch jetzt beschreiben soll. Ehrlich gesagt, ich habe eigentlich mit dieser Ultra-HDR-Funktion schon abgeschlossen, weil es auch nicht klar ist, wie, was für eine Datei jetzt abgespeichert wird. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, hier bei Android 16 soll jetzt dieses HEIC-Format kommen. Und das ist dann eigentlich das richtige Format, um Ultra-HDR-Bilder abzuspeichern. Ja, eigentlich wäre das ganz Richtige, wäre das AVIF. AVIF. Das ist eigentlich das Richtige. Das wird zum Beispiel von Lightroom unterstützt, Adobe Lightroom. Und das nimmt man normalerweise dafür. Blöde ist, auf Android gibt es keinerlei Unterstützung für AVIF. Null. Null. Damit ist das Format natürlich auch fürs Smartphone komplett außen vor. Ja. Nun gut, also das wird noch ein Thema sein. Das wird also immer weitergehen, denke ich. Oder ich habe auch da fast schon keine Lust mehr darauf, ja, weil das ist, also Ultra HDR auf Android ist für mich jetzt bis jetzt also ein extremer Fail. Ja, extremer Fail. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Gut, Huawei, die haben wieder geglänzt, diese Woche mit Ankündigungen, wo ich also denke, wow, wie schaffen die es noch so viel Innovation zu machen? Oder was heißt noch? Wie schaffen die es immer so viel Innovation zu bringen? Da muss man ja erst schon sagen, ich bin ja als entsetzt. Ne? Ich habe ja gesagt, Huawei ist wirklich eine geniale Marke, waren sie schon immer, dass die dann so von unserem Markt vertrieben wurden. Durch die Amerikaner war es schon ziemlich heftig und da habe ich mich auch sehr stark dagegen eingesetzt. Letztendlich war das Ganze natürlich sinnlos, weil so ist nun mal hier die Gesellschaft. Wenn, und das zeigt einem auch immer wieder, woraus den Menschen ankommt, kein Google Play Store, ja, kein Kauf. Kein iOS Store, auch kein Kauf. So, also fertig. Irgendwie so ein unabhängiger, freier Store, wie es Huawei eben hat, das geht ja gar nicht. Also, wisst ihr, die Leute wollen gar nicht weg von Google oder von Apple. Die jammern zwar immer, aber wenn sie dann die Chance haben, und dann auch noch, das ist aus China. Oh, die bösen Chinesen, ja. Ja. Okay, gut. Wie auch immer, jetzt hat Huawei wieder ein neues Kamerasystem vorgestellt. Und zwar zwei Linsen an einem Sensor. Tatsächlich ein Dual-Lens-Telefoto-Kamerasystem. Das ist switchable, also das heißt, das kann man umschalten, softwaremäßig. Und somit geht quasi das Gerät ein anderer Weg, wie zum Beispiel Sony Xperia, die ja hier so eine Linsenarray haben, das dann quasi verstellt wird, ja, wo dann quasi rangezoomt werden kann. Ja. Die haben quasi zwei verschiedene Objektive, wenn man so will. Ja, also zwei verschiedene Linsen an einen Sensor und dann kann man vom einen auf die andere Linse schalten und damit eben die Vergrößerungsstufe verändern. Ja, das wäre dann hier bei dem Pura 80 Ultra, wäre das einmal 3,7-fach und 9,4-fach. Und 9,4-fach ist schon mal richtig gut, damit sogar mehr als das Sony Xperia hat. Das freut mich natürlich, denn damit kann man die Sachen noch näher ranholen, ein echter optischer Zoom, und das ist wirklich was wert. Beim Sony Xperia 1 ist es auch schon sehr schön mit dem 7.1-fach Zoom. Ja. Leider muss ich sagen, ist die Zoom-Linse nicht ganz, also erfüllt nicht ganz meine Erwartungen, weil die Bilder sind deutlich schlechter als bei der Hauptkamera. Ich weiß nicht, woran das liegt. Sie wirken aber immer unscharf. Selbst bei 3,5-facher Vergrößerung wirkt es noch ein bisschen unscharf. Bei 7,1-fach sieht man es auch. Und das dürfte eigentlich beim optischen Zoom so nicht passieren. Ich denke, dass da einfach die Linsen, die da verbaut werden, aus Platzgründen halt nicht gut genug sind. Ja, die sind halt, da ist zu wenig Vergrößerung, also Fläche da, sage ich mal, um da mehr Detailschärfe zu bekommen. So meine Schätzung. Ja. Jedenfalls merke ich das deutlich. Und deswegen wird die auch nur benutzt, wenn es nicht anders geht. Ja. Wie die Qualität jetzt bei dieser Zoom-Linse ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen die sich halt nicht mit dem Problem herumschlagen, dass man dann irgendwie bewegliche Teile im Smartphone hat, so wie Sony das macht, sondern die können dann eben eine Kombination von beidem machen oder eben rein nur mit dieser einen Linse quasi dann rangehen. Das heißt, die Linse wird hier, es sind zwar schon bewegliche Teile drin, die Linse wird einfach verschoben, ja, und quasi das der Lichtstrahl, also das, was reinkommt, wird dann quasi eben entweder durch die eine Linse geleitet oder eben dann verschoben durch die andere Linse mitgeleitet, und dann hat man eben ein anderes Bild. Also quasi immer entweder durch die Linse oder durch die Linse, und dann ist es in Ordnung. Mal gucken, wie das ist. Ich hoffe, dass es auch hier wieder genug Tests gibt für dieses 80, wie heißt es nochmal, Pura 80 Ultra Gerät. Ja, gibt es noch andere Pura 80 Serie, aber das Hauptgerät ist eben das dieses Ultra mit dieser Linse. Ja. Billig ist das Teil nicht. Ja, trotzdem, dass es direkt umgerechnet ist, ist $1,390. Von daher hätte sich das dann bei mir auch eh schon wegen Preis erledigt. Ja, aber Huawei kann offenbar den Preis in China durchaus verlangen. Also wenn das ist durch, wie gesagt, direkt umgerechnet, das wären dann bei uns bestimmt so an die 1.600 €, was das Gerät kosten wird, mindestens, wenn man das dann also richtig umrechnen wird mit Steuern und allem Möglichen und so weiter. Ja, von daher wäre das sowieso, naja, manchmal frage ich mich das wirklich, gerade wenn es so um Kamera geht, warum hole ich mir nicht einfach eine gute Kamera? Ich weiß warum, weil ich zu faul bin, für die immer mitzuschleppen. Ich bin schon froh, wenn ich das Handy, wenn ich mich dazu durchringen kann, das Handy rauszuholen, für ein Bild zu machen. So faul bin ich. Ja. Ja. Außerdem hat mal irgendjemand gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat. Das reicht mir. So, jetzt die große Frage kam auch bei The Verge. Würdest du einen Browser austauschen mit einem Chatbot? Das heißt, statt mit einem Browser im Internet zu surfen, nur noch mit einem Chatbot quasi im Internet unterwegs sein? Ja? Das ist doch eine Frage, die könnte ich doch mal hier an Gemini richten. Ja? Was hat denn Gemini dazu zu sagen? Ja, ja. Ich habe da nämlich gerade Tests gemacht. In der Rios Wochensicht habe ich es auch schon mal gemacht. Und jetzt werde ich das auch mal hier machen bei diesem Thema, weil es interessant ist. So, dann starte ich mal den Gemini Chatbot und werde wie in der Rios Wochensicht, war sehr Co-Moderatin diesmal, ne? Zumindest ein Stückchen. Und jetzt werde ich da mal hier diese Frage stellen. Hi, würdest du statt einem Browser einen Chatbot zum Surfen im Internet benutzen? Das ist eine interessante Frage. Es gibt definitiv Vor- und Nachteile. Einerseits könnten Chatbots das Surfen einfacher und schneller machen, besonders wenn du etwas Bestimmtes suchst. Andererseits sind Browser flexibler und du kannst dort Webseiten ganz anders erleben. Hast du schon mal einen Chatbot zum Surfen benutzt? Nein, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie ich dort meine Passwörter eingeben soll. Das ist ein berechtigter Einwand. Die Sicherheit ist ein wichtiger Faktor, besonders bei sensiblen Daten wie Passwörtern. Vielleicht könnten zukünftige Chatbots verbesserte Sicherheitsfunktionen haben, wie zum Beispiel eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Was meinst du? Ja, da müsste man dem Gerät vertrauen. Naja, aber das ist ja auch nicht immer so weit hergeholt. Absolut. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein, besonders im Umgang mit neuen Technologien. Vielleicht ist es eine gute Idee, erstmal nur öffentliche Informationen über Chatbots abzurufen, bevor du persönliche Daten eintippst. Hast du vielleicht schon mal einen Chatbot verwendet, um etwas nachzuschlagen? Ja, na klar, aber das ist nicht das Thema. Hättest du den Hörer von meinem Podcast noch etwas dazu zu sagen, wie sie vielleicht Chatbots nutzen könnten, um im Internet zu surfen oder vielleicht sogar meinen Podcast zu hören? Für deine Hörer, die vielleicht noch etwas skeptisch sind, wäre es vielleicht interessant zu erwähnen, dass Chatbots oft schneller und einfacher Informationen finden können als eine normale Suchmaschine. Und vielleicht könntest du auch über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Chatbots sprechen, zum Beispiel für Recherchen oder um neue Themen zu entdecken. Okay, vielen Dank. Das war's erstmal. Gerne. Wenn du noch Fragen hast oder etwas Bestimmtes wissen möchtest, frag einfach. Okay, und das war das. Ja, okay, also ich muss sagen, das war jetzt nicht so spannend. Ja, es war die typische, um den heißen Brei herumgeredet Taktik. Aber was soll man auch dazu anders sagen, ne? Zu Chatbots als Internet-Browser? Ich weiß nicht. Ich glaube, da haben auch einige, zum Beispiel The Verge jetzt ein bisschen, sind mal wieder über das Ziel hinausgeschossen. Das ist aber halt bei so einem aufwühlenden, emotionalen Thema wie KI halt nachzuvollziehen. Ich glaube, auch hier ist es so, dass man nicht beabsichtigt, mit Chatbots jetzt den Browser zu ersetzen, aber ein Chatbot innerhalb eines Browsers zum Assistenten um zum Beispiel an bestimmte Ziele besser zu kommen, das könnte ich mir durchaus schon vorstellen, weil ich oftmals auch zum Beispiel während dem Lesen eines Textes frage ich mich, okay, was ist das, Erklärung zu dem und was ist der Hintergrund von dem, und dann muss ich mehrere andere Fenster öffnen, muss dann wieder in der Suchmaschine verschiedene Begriffe eingeben und so weiter und so weiter, und da könnte ich mir dann vorstellen, dass man dann eben statt das zu tun, hier ein Icon hat, zum Beispiel ein Gemini-Icon oder was, klickt da drauf und dann fragt man quasi Sachen diesen Text betreffend, ja, zum Beispiel, wenn hier jetzt steht, ich habe jetzt hier einen Artikel vor mir, would you switch browsers for a chatbot, ja, und dann würde ich die Frage stellen, wird man wegen einem Chatbot den Browser wechseln oder sogar eben zu einem Chatbot wechseln und den Browser quasi aufgeben? Ja? Und stellt euch mal vor, jetzt, was ist denn ein Chatbot? Okay, nur mal so, ja. Oder, und das habe ich schon so oft hatte ich das schon, dass die Leute nicht wissen, was ein Browser ist. Ihr glaubt's nicht? Ich sag jetzt lieber nicht, weil es will niemand was voran, aber selbst in Firmen, die mit diesen Sachen zu tun haben, gibt es Menschen, die nicht wissen, was ein Browser ist. Jetzt könnt ihr euch kugeln auf dem Boden, aber es ist leider wirklich so und mir ist dann das Lachen irgendwie auch vergangen. Das ist irre. Das ist wie in einem Comic. Aber das gibt's. Ja. Und genau solche Sachen, ja, kann man dann fragen. Es gibt ja auch wirklich komplizierte Sachen. Ja. Hat mir zum Beispiel Rios Wochentisch diesmal geholfen, als jemand geschrieben hat von einem Uncanned Valley. Ich so, was? Okay, erstmal nicht gewusst. Ne? So, okay. Und Gemini hat mir erklärt, was es ist. Ja. Okay. Die Angst vor Roboterstimmen, wenn man das mal grob abkürzt. Ja. Okay. Also seht ihr, solche Sachen sind nicht schlecht. Und hätte ich jetzt zum Beispiel in meinem Browser so einen Chatbot immer offen, Ja, dann wäre auch der Aufwand nicht so groß und danach zu fragen oder mal zu fragen, okay, um was geht eigentlich dieser Artikel? Oder fass mir mal kurz diesen Artikel zusammen, erkläre mir denn. Ja, so wäre das dann doch manchmal ganz gut. Ja, Xiaomi Redmi K80 Ultra. Das wird interessant werden. Es soll ja auch ein K-Pad rauskommen. Und das soll den Flaggschiff-Markt, den Flagship-Market aufwiegeln mit dem Dimensity 9400 Chip. Und das Redmi K80 Ultra setzt einen Preis von etwa $415 direkt umgerechnet aus chinesischer Währung an. Ich würde mal sagen, das wird dann bei uns zwischen 599 und 699 Euro liegen, was natürlich ein super Preis wäre für die Leistung von diesem Gerät. Hat alles Mögliche drin, finde das schon ziemlich cool, aber da ist halt eben die Frage wieder, kommt das Teil raus in Europa oder nicht? Wie so oft ist diese Frage nicht beantwortet und wird wohl auch noch etwas dauern, bis diese Frage beantwortet wird. Nur das ist jedenfalls ein ganz heißes Gerät, das Redmi K80 Ultra, weil es momentan wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat überhaupt. Ja, also nur noch einige Sachen da drin. Ich glaube, ich habe schon mal einige Specs vorgelesen, deswegen möchte ich das nicht noch weiter groß ausführen, aber Metallrahmen, Fingerprint-Sensor verbessert, ja, also 3D-Ultrasonic-Fingerprint-Sensor, ja. Designmäßig sieht es richtig genial aus und eben der Dimensity 9400 Plus Chipsatz, auch das ist fantastisch und hier soll wirklich also das Beste vom Besten verbaut worden sein und trotzdem so günstig gehalten sein. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das sich dann aussieht, ob der Preis überhaupt gehalten werden kann, denn das wäre wirklich eine Sensation, finde ich. Das wäre endlich mal wieder ein geniales Handy im Flaggschiff-Bereich für Geld, das man sich auch leisten kann. Ja, nicht schlecht. Ja, und dann die Meldung, was mich nicht wundert, Smartphones dominieren den globalen Web-Traffic mittlerweile. Das habe ich ehrlich gesagt schon recht lange vermutet, ja, und wundert mich jetzt also nicht. Es ist auch so, dass tatsächlich offenbar schon etwas länger das Ganze so ist, weltweit gesehen, ja, seit Moment mal, wo war das jetzt hier? Genau, Mitte 2023 ging der Traffic schlagartig nach oben und dann hat es auch recht schnell die 62,71% überschritten, ja, und 64% war der Höchstpunkt bisher von dem gesamten weltweiten Web-Traffic. 64% von Smartphones erzeugt. Und das unterstreicht auch das, was ich sage, dass wir mittlerweile an den Smartphones wesentlich mehr Daten verarbeiten und verschieben, als jetzt an den Desktop-Computern. Stellt euch mal das vor, wie das früher war. 4K-Sachen, ja, das ist der Wahnsinn. Und heute macht das jeder hier für seine Urlaubsvideos 4K Filmchen und ihre hochauflösende Bilder und speichert die eben ab in der Cloud. Natürlich fallen da jede Menge Daten an und das ist, weil die Leute einfach nicht mehr wissen müssen, wie viel Daten wie viel Daten anfallen. Ja. Ich bin also immer wieder überrascht, dass ich auf meinem Desktop-Computer weniger Daten habe auf der SSD, als auf dem Smartphone bei mir drauf sind. Und zwar so viel weniger mehr, also Faktor 6 sogar, mehr Daten auf dem Smartphone als auf dem Computer. Und naja, Und ich bin eigentlich ja mit Computern groß geworden. Ich nutze die Teile noch. Viele Menschen nutzen überhaupt keinen Computer mehr, sondern nur noch ihr Smartphone für alles. Und dann kann ich mir das also ganz, ganz locker vorstellen. Übrigens, der Treiber daran ist 71,3% Asien. Und da sieht man auch wieder, wo die Zukunft der Menschheit liegt. In Europa ist es bei uns noch 50% etwa, also 50-50 hier bei uns der Datenverkehr, mobil und stationär. Aber die Asiaten sind eben schon weiter. Die haben sich davon schon gelöst. Die sind schon bei 71,3%. Also das ist auch ein Hinweis drauf, finde ich, wie der Stand der Zivilisation in den einzelnen Bereichen, in den technischen Bereichen ist. Ja? Mich wundert es ehrlich gesagt nicht. Ja, aber offenbar hat es hier die Autoren von GSM Arena etwas gewundert, die diesen Artikel da geschrieben haben. Jo, Huawei führt auch den globalen Wearable-Markt an, ja, trotz diesen ganzen Restriktionen, die ja da aufgedrückt wurden, das ist auch sehr beachtlich. Apple ist übrigens bei Wearables nur auf Platz 3, wer hätte das gedacht? Da hätte doch jeder gedacht, ne? Also die Apple Watch und so, das ist doch, die sind mindestens Zweiter, wenn nicht sogar Erster, aber ja, da zählen eben auch die Bands dazu, ja, die kleineren Sachen, die kleineren, günstigeren Sachen, und das ist, da ist dann Schicht im Schacht, nicht jeder kann und will sich eine Apple Watch leisten, ja, zum Beispiel, oder will das nicht, weil er zum Beispiel ein Android-Gerät hat und es ja immer noch nicht von Apple möglich ist, ja, die Apple Watch richtig komplett zu betreiben auf einem Android-Smartphone, tja, dann wird es halt wieder ein Android-Wearable, ne? So einfach ist es. Xiaomi ist auf Platz 2 übrigens. Den hätte ich als eher als auf Platz 1 vermutet als Huawei. Aber so kann man sich täuschen. Huawei Platz 1 und Xiaomi Platz 2, Apple Platz 3. Jo, dann haben wir noch was. Moment mal. Ja, Red Magic, macht startet ein Tablet, ein Gaming-Tablet 3 Pro in China. Ich glaube, ich habe schon mal darüber berichtet. 9 Zoll Display, ja, 2,4K OLED-Screen, 145 Hertz Bildwiederholfrequenz Snapdragon 8 Elite-Chipsatz drin. Bis zu 24 GB RAM, Hauptspeicher und 1 TB Storage. Also ein richtiges Hammergerät, natürlich perfekt zum Gaming mit 8200 mAh Akku, 80 Watt Fast Charging und natürlich auch mit einer speziellen Kühlertechnologie, ja, die eben das Überhitzen so gut wie es geht eben verhindert. Nicht schlecht und die bange Frage, und ah ja, die Preise genau, also es sind natürlich auch sehr genial. Vor allem für das große Gerät bleibt es deutlich unter 1000 Euro. Das ist mehr als angemessen. Aber die bange Frage ist, kommt das Gerät jemals bei uns raus? Auch hier unklar. Deswegen, bis es soweit ist, kann ich mir das dann auch sparen. Und sag euch lieber mal, was bei uns rauskommt. Denn das Nubia Tablet Pro, das ist jetzt offiziell international verfügbar und kostet auch in der größten Ausstattung mit 16 GB RAM und 512 GB Storage 580 Euro, was auch ein extrem guter Preis ist, meiner Meinung nach. Leistungsdaten an sich, es ist ein Snapdragon 8 Gen 3 drin, nicht der neueste Prozessor, aber würde man sagen, noch ausreichend schnell. LPDDR5X RAM und UFS 4.0 Storage, das ist so wichtig, wichtiger als der Prozessor. Das heißt, das Teil wird gut Leistung haben, alleine schon wegen dem schnellen Speicherzugriff. Auch hier ist ein sechsfaches Cooling-System drin, mit thermalem Gel, also Thermal Gel, Copperfoil und Graphit. Also die nehmen von allem was, von jeder Lösung, Temperaturlösung, und ja, mal sehen, hoffentlich hält es dann auch das, was es verspricht. 10,9 Zoll IPS-Display mit 2880x1800 Bildpunkten Auflösung im 16:10 Format, 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, und das Panel, 10-Bit-Panel, ist zertifiziert mit Z-Real True Color HD. Okay, also das Display scheint ordentlich zu sein. 10.100 mAh Akku, denke ich, ist auch sehr gut. 66 Watt Fast Charging. Und zu dem Preis, muss ich schon sagen, ist das sehr, sehr genial. Es gibt auch ein magnetisch andockbares Keyboard für das Gerät, mit veganem Leder auch, und das ist auch zum, also ist gleichzeitig auch so ein Halter zum Hinstellen, ja, dass man es quasi benutzen kann wie Laptop, in einem Case, und das kostet 100 Euro, ja, wenn man das dazu kauft. In dieser Tastatur ist übrigens auch ein Trackpad mit installiert, also ein, die sagen, dass ein Aluminium-Silikat-Glas-Touchpad. Ja, hui. Und deswegen braucht man sich auch hier keine Gedanken zu machen, die Benutzung vom Bild oder von der Maus ist da eben auch mit drin. Coole Sache also. Nun ja, also das Tablet kommt, das ist eigentlich, sollte eigentlich schon verfügbar sein, und für den Preis 580 Euro für die größte Ausstattung ist es wirklich super top, ein schönes Tablet, Nubia Tablet Pro, dass das international kommt, und das, ehrlich gesagt, das hat mich schon ein bisschen gewundert, aber das ist doch mal was Positives. Bei all diesen negativen Ankündigungssachen, die immer nicht für Europa gelten, aber das ist doch mal was Gutes. So, zum Schluss kommen wir zur App der Woche, und bei der App der Woche bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob die nicht mal schon mal App der Woche war. Realms of Pixel heißt das Ganze. Es gibt so viele Games, die Pixel mit beinhalten. Aber selbst wenn das so war, dann wird es jetzt nochmal App der Woche, denn die haben solche Aktionen, und jetzt ist das Ganze ein Collab, ja, nennt man das, Collaboration mit Tsukimichi Moonlit Fantasy. Und das ist ein super genialer Anime, und diese Chars, beziehungsweise diese Studio hat jetzt zusammen mit dem Macher von diesem Spiel eben dieses neue Kapitel eingeführt, ja, und diese Chars sind jetzt eben tatsächlich in diesem Game drin. Wie genial ist das? Tsukimichi, also ich will jetzt nicht viel über den Anime erzählen, aber die Chars sind einfach super genial. Ich sag nur, die Spinne ruled, ja, die ruled. Und es macht, war einfach fantastisch. Und alleine schon diese Chars da drin in diesem Game ist schon wirklich der absolute Hammer. Das Spiel selbst ist auch der Hammer. Die schreiben zwar hier, also so Pixel-Art, aber zum Glück, muss ich sagen, ist es jetzt nicht so, dass das also alles super grobe Pixel-Dinger sind, sondern das Game selbst ist eine recht hochauflösende Pixel-Grafik, ja. Aber die Chars selbst, zum Beispiel die Vorstellung oder Minispiele und Ähnliches und die Karten, die man ziehen kann, das ist richtige Grafik, keine Pixelgrafik, so dass man die Chars dann auch richtig genießen kann und nicht nur als Pixel sieht, weil das wäre wirklich schade. Das Chardesign gerade bei Tsukimichi ist wirklich phänomenal gut, und das wäre wirklich schade, wenn da nur Pixel zu sehen wären. Aber so ist es nicht, und deswegen ist es auch sehr, sehr interessant. Ja, ich habe eben schon gesagt, das ist so eine Art 2D oder 2,5D, ja, Rollenspiel. Das heißt, ihr habt so eine isometrische Ansicht und dort wird dann halt alles ablaufen. Gleichzeitig gibt es aber auch zwischendrin, und das finde ich sehr, sehr schön zur Auflockerung, unzählige Minispiele, die ihr spielen könnt. Dafür gibt es eben auch wieder Belohnungen, dann die Heldenentwicklungen, also die Chars, die ihr weiterentwickeln könnt und natürlich das Sammeln von Chars, und das ist auch eben hier vielleicht auch der einzige Schwachpunkt, um die Tsukumichi-Charaktere zu bekommen, müsst ihr die auch ja bekommen, ne? Da sind noch viele andere Charaktere drin und das heißt, das kann dann schon mal ein bisschen Nerven kosten, sage ich mal so. Ob es Geld kostet, entscheidet ihr. Wie immer bei solchen Spielen kann man dann natürlich ein bisschen was loswerden an Geld, ja. Muss aber nicht. Und das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, also das heißt, man kann es auch ohne Geld ausgeben spielen, aber dann dauert es halt, bis man eventuell vielleicht den Char, den man will, bekommen kann. Die schwarze Spinne zum Beispiel, ja. Ja, also so sieht es aus. Realms of Pixel, da ist für viele Stunden Spielspaß garantiert. Außerdem gibt es auch noch, wer das möchte, meine Sache ist es nicht, aber es gibt auch PvP- und Multiplayer-Schlachten in diesem Spiel. Und wenn das eure Motivation ist, das könnt ihr hier dann auch machen. Also Realms of Pixel heißt das Ganze offiziell und jetzt eben, wie gesagt, in der Collab mit Tsukumichi. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren auch diesmal ein paar interessante Themen für euch dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen, damit es zugeordnet werden kann. Oder auch auf YouTube in den Kommentaren zu der entsprechenden Folge könnt ihr eure Meinung loswerden. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!